ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 13. 5. Mai 1945. Befreiung des KZs Mauthausen, Simon Wiesenthal. Gegen Mittag des 5. Mai 1945 erreichten die ersten amerikanischen Panzerspähwagen unter dem Kommando von Sergeant Albert J. Kosiek das Konzentrationslager Mauthausen in Oberösterreich. Die SS hatte wenige Tage zuvor das Lager verlassen und die Bewachung der Wiener Feuerschutzpolizei und Angehörigen des Volkssturms übertragen, die sich widerstandslos entwaffnen ließen. Als die US-Patrouille am Appellplatz einfuhr, brach unter den Häftlingen Jubel aus. Es herrschte unbeschreibliche Begeisterung, berichtete der Häftling mit der Nummer 127.371 Simon Wiesenthal. Die Leute rannten zu den Panzern, auch ich rannte, aber ich war zu schwach, dass ich keine Kraft für den Rückweg mehr hatte. Ich kroch auf allen Vieren zurück. Mauthausen war die letzte Station auf seinem Leidensweg, der Simon Wiesenthal durch verschiedene Lager geführt hatte. Geboren worden war er 1908 in der ostgalizischen Stadt Butschatsch, die damals noch zum Habsburgerreich gehörte, nach 1919 aber an Polen fiel. Der Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen. Nach dem Abitur studierte Wiesenthal Architektur in Prag. Von dort wechselte er nach Lemberg, wo er sein Studium mit dem Ingenieurdiplom abschloss. Als die deutschen Truppen Ende Juni 1941 in Lemberg einmarschierten, lebten dort noch zwischen 160.000 und 170.000 Juden. Am Ende des Krieges hatten nur 3.400 überlebt. Unter ihnen, wie durch ein Wunder, auch Simon Wiesenthal. Er war bereits wenige Tage nach dem deutschen Einmarsch verhaftet und als Arbeitssklave in ein Ausbesserungswerk der Ostbahn geschickt worden. Im September 1943 gelang ihm die Flucht aus dem Zwangsarbeitslager Janowska. Er konnte sich versteckt halten, bis er im Juni 1944 erneut verhaftet und mit einem der letzten Züge, die Lemberg verließen, nach Westen transportiert wurde. Über die Konzentrationslager Plaschow, Großrosen und Buchenwald gelangte Wiesenthal Mitte Februar 1945 nach Mauthausen. Wie in Dachau waren auch hier die Unterkünfte infolge der Evakuierungstransporte aus den Lagern im Osten hoffnungslos überfüllt. Die Versorgungslage verschlechterte sich von Woche zu Woche. Die Sterblichkeit war extrem hoch. Auch Wiesenthals Leben hing in den 2,5 Monaten, die er im Krankenbau wegen eines erfrorenen Fußes zubringen musste, an einem seidenen Faden. Morgen für morgen baute sich einer der Aufseher in der Tür der Baracke auf und verlangte brüllend darüber Auskunft, wie viele Häftlinge in der Nacht krepiert seien, so schildert der Wiesenthal-Biograf, der israelische Historiker und Journalist Tom Segev, den dramatischen Wettlauf zwischen Tod und Befreiung. In der Regel betraten die Aufseher die Baracken selbst schon nicht mehr, aus Angst vor Seuchen und wegen des bestialischen Gestanks, der dort herrschte. Einmal am Tag bekamen die Häftlinge des Russenlagers eine Schale, in der eine trübe Flüssigkeit schwappte, die als Suppe bezeichnet wurde. Auch in den Tagen nach der Befreiung starben noch Tausende an den Folgen der Haft. Simon Wiesenthal erholte sich erstaunlich rasch. Sein Weg zurück ins Leben führte ihn nach Linz, jener Stadt an der Donau, in der Hitler seine Jugendjahre verbracht hatte. Nur wenige Wochen nach seiner Befreiung begann Wiesenthal mit einer Tätigkeit, die er zu seiner Lebensaufgabe machen sollte, nämlich diejenigen zu finden und vor Gericht zu stellen, die für die ungeheuerlichen Verbrechen des Nationalsozialismus verantwortlich waren. Ende Mai 1945 überreichte er dem US Camp Commander in Mauthausen eine 8-seitige Liste, auf der die Namen von annähernd 150 NS-Verbrechern aufgeführt wurden. In der Folgezeit befragte er für die US-Militärverwaltung jüdische Überlebende. Die Informationen über Täter und Tatorte, die er von ihnen erhielt, wurden zum Grundstock für das Dokumentationszentrum, das er 1947 in Linz gründete und später in Wien fortführte. Durch Zufall erfuhr Wiesenthal, dass auch seine Frau Zila, die er 1936 geheiratet hatte, unter falschem Pass als Zwangsarbeiterin in Solingen überlebt hatte. Als die beiden Ende 1945 wieder zusammenkamen und eine Liste aller Verwandten zusammenstellten, die im Holocaust umgebracht worden waren, zählten sie 89 Namen. Bei seiner Jagd nach NS-Verbrechern konnte Wiesenthal einige spektakuläre Erfolge verbuchen. Bereits 1953 informierte er die israelischen Behörden, dass sich Adolf Eichmann, einer der Hauptorganisatoren des Judenmords, unter falschem Namen in Argentinien aufhalte. 7 Jahre bevor Eichmann in Buenos Aires von Agenten des Geheimdienstes Mossad verhaftet und nach Israel geschafft wurde, wo er in Jerusalem vor Gericht gestellt und Anfang Juni 1962 hingerichtet wurde. Durch seine Beteiligung an dem Coup war Wiesenthal zu einer Berühmtheit geworden. Zu den bekannten Tätern, die er im Jahr 1963 aufspürte, gehörte der österreichische SS-Oberscharführer Karl Josef Silberbauer, der im August 1944 Anne Frank und ihre Familie in Amsterdam verhaftet hatte. Nach dem Krieg war er nach Wien zurückgekehrt und in den 50er Jahren wieder in den Polizeidienst aufgenommen worden. Ein gegen ihn eingeleitetes Verfahren wurde 1964 eingestellt, eine der vielen Enttäuschungen, die Wiesenthal erleben musste. 1967 gelang es ihm, den Kommandanten des Vernichtungslagers Treblinka, Josef Stangl, ausfindig zu machen, der sich nach Sao Paulo in Brasilien abgesetzt hatte. Stangl wurde an die Bundesrepublik ausgeliefert und in einem Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf im Dezember 1970 zu lebenslanger Haft verurteilt. Bereits ein halbes Jahr danach starb er im Gefängnis. Simon Wiesenthals Tätigkeit war nicht unumstritten. Von jenen, die schon früh einen Schlussstrich unter die braune Vergangenheit ziehen wollten, wurde er als Nazi-Jäger verunglimpft. Gewiss, er arbeitete gelegentlich mit fragwürdigen Methoden und er neigte dazu, von seiner Person zu viel Aufhebens zu machen. Doch das schmälert nicht sein großes Verdienst. Ohne seinen Mut und seine Beharrlichkeit wären noch mehr NS-Verbrecher nach 1945 ohne die verdiente Strafe davongekommen. Sein ganzes Leben lang behielt er die Toten in Erinnerung und kämpfte gegen die Leugnung ihres Todes an, so wie er selbst gegen den Tod gekämpft und das Leben geheiligt hatte, resümiert sein Biograf Tom Segev. 6. Mai 1945. Die Verhandlungen von Friedeburgs und Jodls in Reims. Am Morgen des 6. Mai 1945 traf General Eberhard Kinzel in Flensburg-Mürwik ein, um über den Stand der Verhandlungen mit General Eisenhower zu berichten. Kinzel gehörte zur kleinen Delegation des Generaladmirals Ferdinand von Friedeburg, die am 4. Mai den Auftrag erhalten hatte, sich nach Abschluss der Verhandlungen mit Montgomery in das alliierte Hauptquartier nach Reims zu begeben, um hier eine Teilkapitulation gegenüber den amerikanischen Streitkräften zu vereinbaren. Noch am selben Tag hatte Eisenhower vom bevorstehenden Besuch der deutschen Delegation Kenntnis erlangt. Für ihn stand von vornherein fest, dass er sich auf Verhandlungen über eine weitere Teilkapitulation nicht einlassen durfte. Bereits die Geheimgespräche über die Kapitulation der deutschen Heeresgruppe C in Italien im März-April 1945 hatten, wie geschildert, zu einer Krise in der Anti-Hitler-Koalition geführt und das Misstrauen Stalins in die Absichten der Westalliierten geweckt. Sobald irgendwie der Eindruck entstanden wäre, dass die Alliierten eine Kapitulation der deutschen Regierung entgegennehmen wollten, die sich nur auf die im Westen stehenden Streitkräfte bezog, so hätte das meiner Meinung nach zu schweren Missverständnissen führen können, hat Eisenhower in seinen Erinnerungen ausgeführt. Wir wären dann nämlich in eine schiefe Lage geraten und die Russen hätten uns mit Fug und Recht unloyales Verhalten vorwerfen können. Daher beeilte sich Eisenhower, der sowjetischen Führung in einem Telegramm das Kommen der deutschen Parlamentäre mitzuteilen und ihr zu versprechen, dass er nur einer Gesamtkapitulation zustimmen werde, eine Teilkapitulation der Wehrmacht im Westen aber gar nicht in Frage kommen könne. Zugleich bat er darum, einen Offizier der Roten Armee in sein Hauptquartier zu entsenden, der die Sowjetunion bei den Kapitulationsverhandlungen vertreten sollte. Das sowjetische Oberkommando benannte daraufhin General Iwan Alexejewitsch Susloparow, den Chef der sowjetischen Militärmission in Frankreich. Mit der Führung der Verhandlungen betraute Eisenhower seinen Stabschef General Walter Bedell Smith und den Leiter der militärischen Abwehr, den britischen General Kenneth W. D. Strong. Er selbst wollte mit den deutschen Unterhändlern möglichst nicht in Berührung kommen. Seit er am 12. April in der Nähe von Gotha zum ersten Mal ein befreites Konzentrationslager, Ohrdruf, ein Außenlager Buchenwalds, besichtigt hatte, hatten sich seine Antipathien gegen die Deutschen noch verstärkt. Ich bin niemals imstande gewesen, die Gefühle zu schildern, die mich überkamen, als ich zum ersten Mal ein so unbestreitbares Zeugnis für die Unmenschlichkeit der Nazis und dafür vor Augen hatte, dass sie sich über die primitivsten Gebote der Menschlichkeit in skrupelloser Weise hinwegsetzten. Nichts hat mich je so erschüttert wie dieser Anblick. Als Generaladmiral von Friedeburg am Nachmittag des 5. Mai in Eisenhowers Hauptquartier im Gebäude einer Schule in Reims eintraf, bekam er die veränderte Atmosphäre zu spüren. Bedell Smith hatte eine Karte vorbereitet, auf der die Positionen der amerikanischen und deutschen Truppen vermerkt waren. Zusätzlich hatte er noch mit großen roten Pfeilen zwei angeblich geplante Operationen der US-Armeen eingezeichnet, um den Deutschen die ganze Hoffnungslosigkeit der militärischen Lage vor Augen zu führen. Ohne Umschweife konfrontierte er von Friedeburg mit der Forderung nach sofortiger, bedingungsloser Kapitulation, und zwar auf allen Kriegsschauplätzen. Die deutschen Truppen sollten in ihren gegenwärtigen Stellungen verbleiben und die Waffen niederlegen. Schiffe, Flugzeuge und anderes Kriegsgerät seien unzerstört zu übergeben. Von Friedeburg erklärte, dass er für eine Annahme der Gesamtkapitulation an allen Fronten keine Vollmacht besitze. Er müsse sich daher mit Dönitz in Verbindung setzen und neue Direktiven erbitten. Die Botschaft des Generaladmirals, die General Kinzel am 6. Mai um 9 Uhr überbrachte, löste in Flensburg Empörung aus. Die Bedingungen Eisenhowers seien unannehmbar, waren sich Dönitz, Schwerin von Krosigk, Keitel, Jodl und der Leiter des Zivilkabinetts Gauleiter Wegener einig, weil man doch die Armeen im Osten nicht den Russen ausliefern könne. Und sie seien auch undurchführbar, weil kein Soldat der Ostfront sich an den Befehl, die Waffen niederzulegen und stehen zu bleiben, halten werde. Andererseits waren sich der Großadmiral und seine Berater darüber im Klaren, dass, wie es im Protokoll hieß, die hoffnungslose militärische Lage, die Gefahr weiterer Verluste im Westen durch Bombenangriffe und Kriegshandlungen und die Gewissheit des unvermeidlichen militärischen Zusammenbruchs in kurzer Zeit auch noch der intakten Armeen zu einer Lösung zwinge. So entschloss man sich, noch einmal den Versuch zu unternehmen, Eisenhower rückhaltlos offen klarzumachen, weshalb eine Gesamtkapitulation unmöglich ist, eine Kapitulation nur nach Westen aber sofort angenommen werden würde. Mit dieser Aufgabe wurde Generaloberst Jodl betraut, der ein entschiedener Gegner einer Gesamtkapitulation war. In Absprache mit Schwerin von Krosigk gab ihm Dönitz folgende Weisung mit auf den Weg. Versuchen Sie nochmals die Gründe zu erklären, warum wir eine Teilkapitulation den amerikanischen Streitkräften gegenüber anstreben. Scheitern Sie hierbei bei Eisenhower, wie es Friedeburg erging, so erbitten Sie für eine Gesamtkapitulation folgendes Verfahren. In ihr werden zwei Termine festgelegt. Zu dem ersten Zeitpunkt hören die Kampfhandlungen auf, aber die deutschen Truppen dürfen sich noch bewegen. Im zweiten ist auch dieses Bewegungsrecht beendet. Versuchen Sie zu erreichen, dass die Zeitspanne zwischen beiden Terminen möglichst groß ist. Mit dieser ungewöhnlichen Form einer stufenweisen Kapitulation hoffte Dönitz Zeit zu gewinnen, damit sich noch möglichst viele Soldaten und Flüchtlinge nach Westen hinter die amerikanischen Linien retten konnten. Gemäß dieser Weisung erhielt Jodl Vollmacht, die Gesamtkapitulation an allen Fronten zu unterschreiben. Allerdings sollte er zuvor auf telegrafischem Wege die ausdrückliche Zustimmung des Großadmirals einholen. Am Nachmittag des 6. Mai flog Jodl nach Reims und traf dort um 17.30 Uhr ein. Auch ihm gelang es nicht, die Amerikaner umzustimmen. Gleich zu Beginn stellte Bedell Smith noch einmal klar, eine einseitige Einstellung der Kampfhandlungen im Westen sei ganz unmöglich. Es komme nur eine gemeinsame Kapitulation gegenüber allen Verbündeten in Betracht. Jodl schlug daraufhin vor, dass die Unterzeichnung der Gesamtkapitulation nicht durch ihn selbst, sondern durch die Oberbefehlshaber der drei Wehrmachtteile, Heer, Luftwaffe, Marine, vorgenommen werden sollte. Diese könnten allerdings erst am 8. Mai in Reims eintreffen und man benötige überdies eine Frist von 48 Stunden, um alle Truppenteile zu informieren, sodass eine allgemeine Waffenruhe erst am 10. Mai eintreten könne. Für die Amerikaner war klar, dass die deutschen Unterhändler versuchten, auf Zeit zu spielen. Eisenhower lehnte den Vorschlag Jodls rundweg ab und verlangte in ultimativer Form, dass die Unterzeichnung ohne weitere Verzögerung stattfinden müsse. Jodl wurde eine Bedenkzeit von einer halben Stunde eingeräumt. Lehne er ab, so drohte Eisenhower, werde der Bombenkrieg wieder aufgenommen und die amerikanischen Linien, für alle aus dem Osten kommenden Deutschen dicht gemacht. Immerhin fanden sich die Amerikaner zu dem Zugeständnis bereit, den Deutschen eine Frist von 2 Tagen zwischen der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten der Kapitulation zu gewähren. Um 21.45 Uhr, am Abend des 6. Mai, sandte Jodl einen Funkspruch an Keitel. »General Eisenhower besteht darauf, dass wir noch heute unterschreiben. Andernfalls werden die alliierten Fronten auch gegenüber denjenigen Personen geschlossen werden, die sich einzeln zu ergeben versuchen, und alle Verhandlungen werden abgebrochen. Ich sehe keinen anderen Ausweg als Chaos oder Unterzeichnung. Erbitte sofortige drahtlose Bestätigung, ob ich die Vollmacht habe, die Kapitulation zu unterzeichnen. Die Kapitulation kann dann wirksam werden. Feindseligkeiten werden dann, am 9. Mai 1945, 0 Uhr deutscher Sommerzeit, aufhören.« Der Funkspruch sollte erst nach Mitternacht in Flensburg eintreffen. Der Todesmarsch von Helmbrechts. Am 6. Mai 1945 marschierten Soldaten des 2. Regiments der 5. Infanteriedivision der US-Armee in Wallern, eine Stadt in Südböhmen, ein. In einem Fabrikschuppen entdeckten sie 118 jüdische Frauen, die sich in einem schrecklichen Zustand befanden. Der Sanitätsoffizier, Major Aaron S. Cahan, der beauftragt wurde, die Frauen in ein Lazarett zu überführen, berichtete 4 Tage später: »Ich glaubte, wir hätten eine Gruppe alter Menschen vor uns liegen, und ich hätte zu dieser Zeit geurteilt, dass ihr Alter sich zwischen 50 und 60 Jahren bewege. Ich war daher überrascht und erschüttert, als ich eines von diesen Mädchen fragte, wie alt sie sei, und sie mir antwortete: 17. Während sie mir wie mindestens 50 erschienen war. Die jüdischen Frauen waren Überlebende eines Todesmarsches, der 3 Wochen zuvor aus dem Lager Helmbrechts aufgebrochen war. Helmbrechts, ein Außenlager des KZ Flossenbürg, etwa 15 Kilometer südwestlich der oberfränkischen Stadt Hof gelegen, war im Sommer 1944 eingerichtet worden. Dort interniert waren im Februar 1945 rund 600 weibliche Häftlinge, vor allem aus Polen und der Sowjetunion, die in 12-Stunden-Schichten für die Rüstungsfirma Neumeier arbeiten mussten. Am 6. März 1945 trafen 621 jüdische Frauen im Lager Helmbrechts ein. Sie hatten bereits 2 grausame Evakuierungsmärsche aus Außenlagern des KZ Großrosen hinter sich und waren bei ihrer Ankunft äußerst geschwächt. Viele litten an Ruhr und Erfrierungen. Sie wurden, streng abgesondert, in 2 Baracken eingepfercht. Ihre Lage war ungleich schlechter als die der Nichtjüdinnen. Sie erhielten keine medizinische Versorgung und die Verpflegung bestand in der Regel aus einem halben Liter mit Wasser verdünnter Suppe. Zur Arbeit wurden sie nicht mehr herangezogen und die Aufseherinnen unterließen nichts, um ihnen auch noch den letzten Rest menschlicher Würde zu nehmen. In den 5 Wochen, die sie in Helmbrechts verbrachten, starben 44 von ihnen. Am 13. April, als die amerikanische Vorhut nur noch 50 Kilometer entfernt war, entschied der Lagerkommandant, SS-Unterscharführer Alois Franz Dörr, Helmbrechts zu räumen. 1.171 weibliche Häftlinge, unter ihnen 580 Jüdinnen, mussten in den Nachmittagsstunden den Marsch antreten. Nur die nichtjüdischen Insassinnen erhielten zuvor ein wenig Verpflegung, Kleidung und Decken. Begleitet wurden die 3 Kolonnen von bewaffneten SS-Männern und Aufseherinnen, die mit hölzernen Schlagknüppeln ausgerüstet waren. Viele, gerade der jüdischen Frauen, waren so geschwächt, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnten und von den Mitmarschierenden gestützt werden mussten. Bereits in den ersten Tagen erschossen die Wachmänner alle, die das Marschtempo nicht einhalten konnten. Über das Ziel des Marsches bestand offensichtlich keine Klarheit. Die Route führte zunächst in südöstlicher Richtung, über Schwarzenbach an der Saale und Neuhausen. Hier erschien am Nachmittag des 2. Marschtages ein Kurier, der Dörr den Befehl übermittelte, dass künftig keine Erschießungen mehr vorgenommen werden dürften, weil Verhandlungen mit den Amerikanern eingeleitet worden seien, die nicht gestört werden dürften. An der Situation änderte das wenig. Jeder Wachmann konnte auch fortan mit den Häftlingen verfahren, wie er es für richtig hielt, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. In Neuhausen erfuhr Dörr, dass die amerikanischen Truppen nur noch 15 Kilometer entfernt waren. Er ordnete die Vernichtung der Lagerakten und den Weitermarsch noch in der Nacht an. Am 17. April erreichte der Zug das Frauenlager Zwodau. Für die Nichtjüdinnen endete hier der Marsch. Die Jüdinnen mussten unter dem Kommando von Dörr weiterziehen. Die Route führte nun in südlicher Richtung durch das 1938 annektierte Sudetenland. Sich das Elend dieser Frauen vorzustellen, wie sie sich oft barfuß über frostkalte Straßen schleppten, ist kaum möglich, schreibt Daniel Goldhagen in seinem Buch Hitlers willige Vollstrecker, das 1996 eine hitzige Debatte über den Anteil der gewöhnlichen Deutschen am Holocaust auslöste. Jeder qualvolle Schritt verhieß nur den nächsten, jeder Tag war so schmerzerfüllt wie der vorangegangene. Für die Frauen war weder ein Ziel noch ein Ende des Marsches in Sicht. Jeder Schritt forderte von ihnen, alle Kraft zusammenzunehmen, denn sie waren bestenfalls apathisch in ihrem abgezehrten und kranken Zustand. Jeden Morgen erwachten sie mit nagendem Hunger, mit geschwollenen und vereiterten Füßen, mit steifen Gliedern und offenen Wunden, die nicht mehr heilen wollten. Sie wussten, dass ein ganzer Tagesmarsch vor ihnen lag und dass ihre Peiniger ihnen kaum Gelegenheit zum Ausruhen geben würden. Wenn es schließlich Abend würde, bekämen sie vielleicht einige Bissen Nahrung und würden dann in einen fiebrigen, schmerzerfüllten Halbschlaf fallen, nur um am nächsten Tag diesen Kreislauf des Schreckens zu wiederholen. So schleppte sich der Zug durch die bergige Region des Böhmerwaldes, bis er in den Nachmittagsstunden des 3. Mai die Ortschaft Wallern erreichte. Dort entschied Dörr, die Frauen, die nicht mehr gehfähig waren, zurückzulassen und mit den übrigen sich nach Prachatitz, einer Stadt an der Grenze zum Protektorat Böhmen und Mähren, aufzumachen. Hier wurden die Überlebenden des Todesmarsches endlich freigelassen. Dörr und seine Mittäter tauchten unter. Der Kommandoführer wurde im März 1969 vom Schwurgericht in Hof zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, aber bereits 1979 begnadigt. Von den 625 weiblichen jüdischen Häftlingen, die das Lager Zwochau am 19. April verlassen hatten, waren mindestens 278 gestorben. Der Todesmarsch von Helmbrechts war nur einer von vielen im blutigen Finale der nationalsozialistischen Herrschaft. Und zu ihren Opfern zählten nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern darüber hinaus Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und politische Häftlinge verschiedenster Nationalitäten. Russen, Polen, Tschechen, Franzosen, Belgier, Ungarn, Deutsche. In den letzten Wochen des Dritten Reiches war es ein alltägliches Bild. Tausende von KZ-Häftlingen schleppten sich über Landstraßen und durch Dörfer. Von den über 714.000 Insassen der Konzentrationslager Anfang 1945 kamen, so wird geschätzt, auf den Todesmärschen mindestens 250.000, also mehr als ein Drittel, ums Leben.